So, und da sind wir schon bei der nächsten Folge. Und es war überhaupt nicht geplant, dass ich das, dass es halt so wird, wie es wird. Ich habe vor einigen Wochen eine Folge gemacht über mein Outing. Die Folge heißt Outing Geschlechter und wir. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Folge das ist. Vielleicht ist es die Folge 6 oder die Folge 7 oder ist es die Folge 5? Egal. Sie heißt Outing, Geschlechter und wir. Ist ja unfassbar toll, dass ich meinen Podcast so gut kenne. Auf jeden Fall. Ja, und ich habe viele Fragen dazu bekommen. Interessante Fragen. Und dann habe ich mich selbst gefragt, ob ich vielleicht doch noch mal eine Folge darüber mache, obwohl ich das jetzt, oh meine Güte, ich will es echt nicht zum Aushängeschild machen und ich will es jetzt auch nicht als das Thema schlechthin und klar ist das Thema wichtig, aber ich will es jetzt nicht, es soll jetzt nicht zum roten Faden meines Podcasts werden. Und ich bin auch nur ein Mensch mit eigenen Ansichten, mit meiner Meinung, aber ich bin auch jetzt, ich kann jetzt nicht, also ich bin jetzt auch keine Frau mit einer Glaskugel. Also ich bin jetzt nicht, ich kann jetzt nicht alle Antworten liefern. So, es ist, und meine Meinung unterscheidet sich natürlich von vielen, vielen anderen, die jetzt meine Folge hören oder die andere Folge gehört haben und gesagt haben, Mensch Maria, das, was du da laberst, ist ja der absolute Schwachsinn. So. Und es ist gut so, dass es Leute gibt, die das sagen, weil sonst würde man ja, sonst würde es ja diesen Austausch nie geben. Also, und also meine Ansicht und meine Meinung ist jetzt nicht das A und O. Es ist eine Meinung von Millionen anderen da draußen. So. Und ich kann jetzt nicht allen eine Antwort liefern, aber das, was ich da gefragt wurde, da bin ich fest davon überzeugt, dass diese Fragen sich ganz, ganz viele Menschen, viele Männer, viele Frauen stellen. Und ich werde jetzt mehr über die Frauen quasi reden, weil es natürlich quasi mein Thema ist, mein Thema. Also ich meine, ne? Da, so, und um das jetzt kurz mal zusammenzufassen, was ich in der letzten Folge gesagt habe, ich kann natürlich jetzt nicht alles zusammenfassen, aber das, was ich gesagt habe, ist, also ich bin lesbisch und ich bin aber jetzt nicht der Szene-Typ, was denke ich mal ungewöhnlich ist. Vielleicht aber auch nie. Naja, auf jeden Fall bin ich nicht der Szene-Typ, weil das ist jetzt nicht so mein Ding, eine Frau in der Szene kennenzulernen. Also ich kann, ich fühle mich da, das bin irgendwie nicht ich, so. Und das ist auch okay so. Und es gibt Millionen andere, die sagen, ey, ja, ich bin in der Szene und ich fühle mich da wohl und das ist auch völlig in Ordnung. Mein Ding ist es nicht. Und ich bin aber auch der Meinung, dass, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am Ende nicht auf die sexuelle Orientierung, dass es nicht um die sexuelle Orientierung geht und auch nicht um deine Vorgeschichte. Natürlich ist deine Vorgeschichte wichtig, aber es geht jetzt nicht darum, ob du in deiner letzten Beziehung mit einem Mann zusammen gewesen bist oder mit einer Frau oder, ne? Es geht darum, wer du bist, was du magst, was dich ausmacht und es geht um den Menschen und nicht um das Geschlecht. Das sagt immer mein bester Freund sehr gerne. Es geht um den Menschen und nicht das Geschlecht. Und damit trifft er es genau auf den Punkt. So. Und ja, und die Fragen, die ich dazu bekomme, also ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, was so, so wichtig ist. Auf jeden Fall, ja. Ich möchte jetzt auch nicht so darauf eingehen, also so auf meine Geschichte, naja, doch irgendwie schon, ich muss es ja verbinden, egal. Die Fragen, die ich da bekommen habe von Frauen ist, die sich dann natürlich irgendwie fragen, okay, wenn mir das passieren würde, wenn ich mich quasi jetzt in eine, wenn ich mich jetzt zu einer Frau hingezogen fühle oder mich zu dem anderen Geschlecht halt hingezogen fühle und das halt schon seit langer Zeit oder halt erst vor kurzem, würde ich dann vor mir selbst weglaufen? Würde ich dann Angst haben? Würde ich das quasi, ja, wie würde ich darauf reagieren? Oder was für eine, was für eine Frau wäre ich dann? Also es ist, ja, und ich glaube, also das ist jetzt nur meine Einschätzung. Ich glaube, dass wir in unseren Köpfen von außen, von der Gesellschaft so ein Muster in unseren Köpfen haben, so fast schon so wie so ein Gefängnis, dass wir quasi Angst davor haben, da auszubrechen. Und dass wir uns mehr daran orientieren, was die anderen über uns denken, anstatt in uns reinzuhören und das zu tun, was, wonach wir uns sehen oder das, was uns vielleicht irgendwie reizt oder keine Ahnung. Ich bin auch sehr, sehr der Meinung, dass wenn du quasi vor dir selbst wegläufst oder vor der Tatsache, dass du dich zu irgendjemandem hingezogen fühlst, wenn du davor wegläufst, würdest du dich definitiv wieder einholen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, also ist, ich habe es jetzt nicht nur bei mir so erlebt, auch von anderen Leuten, die so ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit anderen. Ich finde es sehr, sehr gefährlich, dass das Weglaufen vor dir selbst, in welcher Form auch immer das sich dann zeigt. Entweder du sagst dann, wenn du jetzt sagst, okay, ich fühle mich jetzt zu jemandem hingezogen und es ist völlig neu für mich, weil es das gleiche Geschlecht ist, und dann entwickelst du so eine Angst oder keine Ahnung. Und dann sagst du, okay, ich brauche jetzt Raum. Ich brauche den Raum meines Lebens. Und ja, wie lang brauchst du den Raum? So, und welche Antworten kriegst du denn dann in deinem Raum? Das klingt zynisch, aber ich, okay, du brauchst Raum, um dich damit auseinanderzusetzen, oder brauchst du Raum, um quasi letztendlich davor wegzulaufen und zu hoffen, dass sich das Thema dann irgendwann erledigt hat. Und ich finde es auch sehr gefährlich, quasi in der Form wegzulaufen, dass du quasi dich zu jemandem hingezogen fühlst, sprich das gleiche Geschlecht, und dich damit aber dann eine Angst entwickelst und dich dann ganz schnell in eine Beziehung, in eine heterosexuelle Beziehung stürzt. So, und dann machst du das quasi als Aushängeschild. Ich habe hier übrigens eine Freundin oder ich habe hier einen Freund und mein Freund und mein Freund und ach, übrigens mein Freund. Und ja, ich habe begriffen, dass du hetero bist, aber glaubst du das eigentlich selbst? Also wie oft willst du dir das selbst sagen? Also sagst du das deswegen so oft, damit du es dann irgendwann selbst glaubst? Oder so, also das klingt sehr zynisch, aber ich habe das so oft erlebt, nicht nur in meiner Geschichte, sondern in anderen auch. Ich finde das, ja, ist schön, dass du in einer heterosexuellen Beziehung bist, aber ich nehme dir überhaupt nichts davon ab. Und ich finde es halt sehr gefährlich. Es klingt unfassbar zynisch, was ich gerade gesagt habe. Und ich weiß aber gerade nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ich finde es sehr gefährlich, wenn man in so einer Form davor wegläuft. weil es dich sowieso wieder einholen wird. Und ich finde, du bringst dich dann automatisch in ein Gefängnis. So. Und natürlich brauchst du dafür Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen und dich damit anzufreunden, was in dir vorgeht. Und ich finde es halt sehr wichtig, dass du dir selbst begegnest und dich damit auseinandersetzt, weil, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du dem begegnest, gehst du automatisch auch einen Schritt zu dir. So. Und es ist ein unheimlich befreiendes Gefühl, wenn man quasi sich damit, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man einfach das macht, ja, wenn du dich einfach mit der Frau oder dem Mann triffst, zu dem du dich hingezogen fühlst, wenn du dich da, also darauf einlässt. Und die Frage ist ja auch, wovor hast du Angst? Es gibt so einen schönen Spruch über Ängste, was man ja auch auf das ganze Leben übertragen kann. So Ängste sind auch so Chancen, sich zu überwinden oder sich weiterzuentwickeln. Ängste sind dafür da, dass du quasi Sachen in die Hand nimmst und sind auch irgendwie ein Zeichen für Veränderung. Also Ängste sind was Gutes. So. Und du musst dich fragen, wovor hast du denn Angst? So. Meistens hat man eigentlich Ängste davor, wie dein Umfeld darauf reagiert, aber ich glaube, die Angst oder die Gedanken, die man sich im Kopf macht, macht man sich einfach viel, viel größer, als sie eigentlich sind. Und das Umfeld, das dich quasi ausmacht und für das du dich entschieden hast, sollte dich halt so lieben, wie du bist. Und genau in solchen Momenten entscheidet sich ja auch, wer dich liebt, so wie du bist, oder wer eben nicht. Wer nicht damit klarkommt, oder genau. Und viele haben vielleicht auch Angst davor, irgendwas nicht richtig zu machen. So, wenn du dann mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen bist. Was kann denn da falsch laufen? Ich meine, es kann nichts falsch laufen. Ich meine, man kann sich zusammen irgendwie völlig drunter und drüber verhalten und sich ausprobieren und sich herantasten und man kann stolpern und man kann vorwärts, rückwärts laufen. Es ist völlig, völlig in Ordnung. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man stolpert und die Schrankwand umwirft und also keiner erwartet von dir, dass du quasi die Anleitung von A bis Z kannst, so ungefähr. Also selbst wenn ich mit einer Frau zusammen bin, ist es ja für mich auch immer wieder was Neues, weil es ein neuer Mensch ist, weil es eine neue Frau ist, die ich kennenlerne. Und natürlich habe ich da auch meine Unsicherheiten und meine Ängste. Und die hat jeder. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlimm. So. Also, letztendlich finde ich es halt, kommt es darauf, auf den Menschen halt an und nicht auf die sexuelle Orientierung. Und ich finde es ganz wichtig, auf das einzugehen, was dich bewegt. Was ein Mensch in dir auslöst. Und genau dieses Auslösen ist quasi auch so ein, also ich finde es wichtig, darauf, sich das bewusst zu werden und darauf einzugehen und das nicht zu ignorieren und davor wegzulaufen, weil dann läufst du ja letztendlich vor dir selbst weg, vor dem, wer du eigentlich bist. Und dieses ganze Ängste und zu sich, auf sich eingehen und auf die Impulse oder das, was es in dir auslöst, all das darauf einzugehen, finde ich halt ganz, ganz schön. Das hat halt viel mit dem Leben zu tun. Das klingt unfassbar philosophisch, aber willst du halt ein Leben in der Komfortzone, wo du dich quasi nicht bewegst und sicher fühlst? Oder willst du ein Leben mit dir selbst und wer du wirklich bist und kombiniert mit all den Ängsten und den Fehlern und dem Stolpern und den ganzen Emotionen? Willst du so ein Leben oder willst du so ein Leben? Genau. Und ja, und das ist, wie gesagt, nur meine Sicht auf die Dinge. Das ist jetzt nicht das A und O und ich bin auch nicht der heilige Gral, ich habe meine Ansicht und ich bin mir definitiv sicher, dass es Millionen andere gibt, die eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben und die jetzt wahrscheinlich sagen, boah, was du da laberst, ist der absolute Scheiß. Entschuldigung. Und das ist auch völlig okay. Und weil ich diesen Austausch halt sehr wichtig finde und weil man dadurch halt auch neue Gedankenstöße irgendwie bekommt. Und genau, also das ist halt nur meine Meinung. Das ist jetzt nicht die Meinung, aber es ist halt, ich finde das halt sehr, sehr wichtig für mich und für viele andere Menschen, weil ich durch meine Erfahrung halt auch gesehen habe, wie man sich dadurch quält und es einem nicht leicht macht, sondern viel, viel schwerer, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, wenn jemand irgendwas in dir auslöst, so dass, also wenn du quasi jetzt eine Frau bist und eine andere Frau löst irgendwas in dir aus und da, das ist für dich völlig neu, also ne, da denkst du ja nicht gleich automatisch, oh, jetzt muss ich mir selbst begegnen und jetzt wird alles gut, so, ne? Natürlich ist es ein Prozess und es dauert Jahre, so. Vielleicht dauert es auch, für den einen dauert es Wochen, Monate, für den anderen dauert es Jahre, das ist ein Prozess, aber es ist halt, ich finde es wichtig, darauf einzugehen und es ist völlig okay, wenn es dich durcheinander bringt, es ist okay, wenn du Raum brauchst, das ist alles okay. Letztendlich finde ich es aber wichtig, dass man darauf eingeht und nicht davor wegläuft. Genau. Das wollte ich nur sagen. 18 Minuten über dieses Thema geredet. Meine Güte. Okay. Ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Schreibt mir ruhig. Ihr findet mich auf Instagram und ihr findet da auch meine E-Mail-Adresse, wo ihr hinschreiben könnt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass ich den einen oder anderen ein bisschen so zum Nachdenken anregen konnte. Wenn nicht, dann nicht. Und macht euch ein schönes verlängertes Wochenende. In diesem Sinne, bis bald, eure Sabine Christiansen.